Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, trage einen Rätselspruch vor und rede ein Gleichnis zum Hause Israel und sprich, so spricht der Herr Jahwe, der große Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, mit dem vollen Gefieder und den bunten Farben, kam zum Libanon und nahm den Wipfel der Zeder hinweg. Die Spitze ihrer Sprossen riss er ab und brachte sie ins Krämerland, in eine Kaufmannsstadt setzte er sie. Sodann nahm er eins von den Gewächsen des Erdbodens und setzte es in ein Saatfeld, an reichliches Wasser setzte er es wie einen Weidenbaum. Und es sproßte und ward zu einem Weinstocke, der sich niedrig an Wuchs auf der Erde hinrankte, so dass seine Ranken sich wieder zu ihm hinwendeten und seine Wurzeln unter ihm blieben. Und als es ein Weinstock geworden war, da trieb es Äste und sandte Zweige aus. Es war aber ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und starkem Gefieder, und fürwahr, jener Weinstock bog seine Wurzeln zu ihm hin und streckte ihm seine Äste entgegen, damit er ihn tränke und nicht das Beet, in das er gepflanzt war, obwohl er auf gutes Feld, an reichliches Wasser gepflanzt war, um Zweige zu treiben und Früchte zu tragen und zu einem prächtigen Weinstocke zu werden. Sprich, so spricht der Herr Jahwe, wird es wohl gut ablaufen? Wird jener nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Früchte abschneiden, so dass alle seine sprossenden Blätter verdorren? Und nicht mit gewaltigem Arm und vielem Volke geschieht es, dass er ihn aus seinen Wurzeln hebt. Nun wohl, gepflanzt ist er. Wird es aber gut ablaufen? Wird er nicht, sobald ihn der Ostwind trifft, gänzlich verdorren, ja, auf dem Beet, in das er gepflanzt war, verdorren? Und das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen: Sprich doch zum Hause der Widerspenstigkeit, merkt ihr denn nicht, was dies soll? Sprich, fürwahr, der König von Babel kam nach Jerusalem und nahm seinen König und seine obersten Beamten und brachte sie zu sich nach Babel. Und er nahm einen von den Sprößlingen des Königsgeschlechts und schloss einen Vertrag mit ihm und stellt ihn unter eidliche Verpflichtung, doch die Vornehmen des Landes hatte er mit fortgenommen, damit die Königsmacht gering bliebe und sich nicht wieder erheben könne, damit er den von ihm eingegangenen Vertrag hielte, so dass derselbe Bestand hätte. Der aber wurde von ihm abtrünnig, indem er seine Boten nach Ägypten schickte, dass man ihm Rosse und Kriegsvolk gebe. Wird's wohl gut ablaufen? Wird der, der so etwas tut, davon kommen? Wird er, nachdem er den Vertrag gebrochen hat, davon kommen? So wahr ich lebe, ist der Spruch des Herrn Jahwe, an dem Wohnsitze des Königs, der ihn zum König machte, gegen den er meineidig und vertragsbrüchig geworden ist, bei ihm inmitten Babels soll er sterben. Der Pharao aber wird nicht mit großer Heeresmacht und mit zahlreicher Schar im Kriege für ihn tätig sein, wenn man einen Wall aufschüttet und Türme erbaut, um zahlreiche Seelen auszurotten. Denn er ist meineidig geworden, indem er den Vertrag brach, obgleich er seinen Handschlag gegeben, hat er doch alles das getan, aber er soll nicht davon kommen. Darum spricht der Herr Jahwe also: So wahr ich lebe, den Eid, den er bei mir geschworen und doch missachtet hat, und den Vertrag, den er bei mir geschlossen und doch gebrochen hat, den werde ich ihm auf seinen Kopf geben. Und ich werde ein Netz über ihn breiten, dass er sich in meinem Garne fangen soll, und werde ihn nach Babel bringen und dort wegen des Treubruchs, den er an mir begangen hat, ins Gericht mit ihm gehen. Und alle seine Kerntruppen unter allen seinen Kriegerscharen, die werden durchs Schwert fallen, und die übriggebliebenen werden in alle Winde zerstreut werden, damit ihr erkennet, dass ich, Jahwe, es geredet habe. So spricht der Herr Jahwe: Ich werde etwas nehmen vom hohen Wipfel der Zeder und werde es einsetzen und von der Spitze seiner Schösslinge werde ich einen zarten Schössling abpflücken und auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf die Bergeshöhe Israels werde ich ihn pflanzen und er soll Zweige treiben und Frucht bringen und zu einer majestätischen Zeder werden, dass mannigfach beschwingte Vögel unter ihm wohnen, im Schatten seiner Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes sollen merken, dass ich, Jahwe, einen hohen Baum erniedrigt und einen niedrigen Baum erhöht, einen frischen Baum dürr gemacht und einen dürren Baum zur Blüte gebracht habe, ich, Jahwe, habe es gesagt und getan.